So heißt in einer der ersten Forderungen einer unter arischer Staatskontrolle stehenden Warenverteilung: Der Verkaufspreis jeder Ware ist ein feststehender, durch den auch dem Käufer jederzeit bekannt zu machenden Einkaufspreis perzentuell gleichbleibend zu regelnder. Dawiderhandelnde werden mit progressiven Geldstrafen und schließlich mit der Entziehung der Kaufmannslizenz bestraft. Derartiges Gesetz, zur Selbstverständlichkeit geworden, wird die sinnlose Geldmacht des Händlers aus der Welt schaffen, dieweil der Warenvermittler wohl durch Tüchtigkeit, harmlose Psychagogenkünste der Liebenswürdigkeit und Werbung für seine Waren, nie aber durch Schlauheit und einander in die Hände arbeiten Eingeweihter jene wirtschaftliche Überlegenheit erlangen kann und wird, die zum heutigen Zustande der geistigen Händlerherrschaft geführt hat. Der jüdische Geist ist da, ihn unschädlich zu machen, wie man den Kettenhund unfähig macht zu beißen, das ist das Problem der Neuordnung. In der Tat aber ist das spekulative Gehirn, wie ein böser Hund an die Kette zu legen, soll jemals noch die Herrschaft der menschenfassenden Geistes hier auf Erden kommen, welche ja, dank der dieser Menschenart mangelnden Herrscherbegierde, zu einem Herrschen im naturwissenschaftlichen Sinne des Wortes führen wird, dieweil eben dann der fassende Geist vorkommen, leben, gedeihen und vorherrschen wird, wie er ja als der Erstgeborene auch zahlenmäßig Vorherrschende ist. Diese Unschädlichmachung und Knebelung des beweglichen Geistes muss nun eben einfach systematisch über das ganze Wirtschaftsleben ausgedehnt werden, mit unnachgiebiger Konsequenz. Das neue Wissen um das Wesen der Geldleihe, um die furchtbare Sinnlosigkeit aller bisherigen, hierin üblichen, übelsten Praktiken, es muss zur Abschaffung des Unheils, das der gesamten arischen Menschheit daraus erwachsen ist, hinführen. Wer bisher als Besitzer von Grund und Boden in Geldverlegenheit war, der sah sich in der Zwangslage, von irgendeinem Privatbankinstitut Geld zu borgen, das durch die sogenannten Hypotheken und ersten Sätze auf Häuser, Grundstücke, Waldungen, Felder oder Domänen aller Art intabuliert wurde. Das heißt, mit ewigem, darauf lastenden Zinsversprechen festgelegt worden war. Da wir aber mit unbeugsamer Erkenntniskraft erkannt haben, dass eine derartige Verewigung einer Geldforderung, die mit der Abzahlung der gesamten geschuldeten Summe plus einem Aliquoten-Leihgebührbetrag erloschen ist, ein wirtschaftliches Verbrechen und nichts anderes ist, so wird ganz einfach überall, wo diese Berechnung ergeben wird, dass der Gesamtbetrag bereits ausbezahlt worden ist, die Schuld als getilgt von Staats wegen zu erklären sein und demnach aus den Registern und Grundbüchern zu verschwinden haben. Wer aber eine neue Wahrheit erkannt hat und nicht die Kraft und den Mut aufbrächte, sie auch in der Erscheinungswelt zu verwirklichen, der hat eben das arische Denken bereits eingebüßt, dass er ja nur lebt, wenn es zur Verwirklichung seines Inhaltes im Leben zu führen imstande ist. Wer hier nicht mit uns bis ans Ende geht, dessen Denkkraft befindet sich bereits in jenem trostlos pervertierten Zustande des Sekundären, dass er Denken und Sein, Erkennen und Leben nicht mehr in harmonischen Einklang zu bringen vermag und demnach sich die Vergewaltigung durch jenen Geist klaglos gefallen lassen muss, der es bekanntlich bisher so meisterlich verstand, die Gebote seines Geistes zu verwirklichen. Diejenigen Geldforderungen aber, die noch auf Besitztümern gebucht sind, ohne abgelaufen zu sein, sind naturgemäß vom Privatbesitz in den Besitz des Staates zu übernehmen. Denn abermals ist es selbstverständliche Konsequenz unserer neuen Einsichten, dass das Recht, Geld an Privatleute zu verleihen, da damit eine Gewalt, Macht und Beeinflussung der Freiheit des Nebenmenschen verbunden ist, niemals mehr einem Privaten gestattet werden darf, dieweil durch willkürliche und vorsätzliche Kündigung der Geldforderung etwa in einem Augenblicke, wo diese Kündigung zur wirtschaftlichen Vernichtung des Schuldners missbraucht werden kann, der eine Mensch über den anderen eine Macht besäße, die nie mehr auf Erden gehandhabt werden darf. Der Staat aber als Gläubiger ist der Freund, der Helfer, der Erhalter des Einzelnen und seiner Lebenserfordernisse und wird nicht nur nicht diese Macht zur Vernichtung, sondern im Gegenteil zur Förderung und Erhaltung des Fortkommens und Lebens seiner Mitbürger verwerten. Wir müssen nämlich mit dieser Neuordnung auch dem Menschen ein ganz neues Bild vom und Gefühl für den Staat beibringen. Als es bisher so schlau zu Hass gegen den und Vernichtung des Staates von den Beweglichmachern ausgeschrotet worden war. Wenn aber der Mensch wieder lernen und einsehen wird, dass der Staat sein bester Freund ist, dieweil er ja nur der Leben gewordene Repräsentant des Gesetzes aller menschlichen Gemeinschaft, alle für einen, also der Staat, dieser eine aber dann für alle endlich geworden ist, dann wird eben Liebe und Vertrauen Staat und Individuum zu herrlicher Einheit gestaltet haben und dann wird Hass und Zwietracht geradezu automatisch aus der Staatspyramide verschwinden, dieweil die solches betreibenden Menschen anderer Struktur durch Mechanisierung ihres Wirkens und Wollens die organische Einheit vom arischen Individuum zum arischen Staate nimmer verstören können und so ihre verhängnisvolle Unterwühlarbeit ausgeschaltet sein und bleiben wird. Kurz, Geldleihe als eine Hilfeleistung und Förderung des Einzelwesens und seines wirtschaftlichen Fortkommens hat einzig und alleine vom Staate betrieben zu werden. Wer das nicht einsieht, wer dies nicht abermals als die selbstverständliche, einzig mögliche Konsequenz unserer neuen Erkenntnisse begreift und freudig begrüßt, der hat nicht mehr jene Schöpferkraft des Geistes zu eigen, ohne welche keine Erkenntnis eine ist, dieweil deren Nichtverwirklichung mit ödestem, unschöpferischem, sekundärem Gedenke gleichzusetzen wäre, das niemals den Pulsschlag des lebendigen Gedankens zu eigen hat.